WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, vielmals bitten wir um Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin heute Nacht heißt Victoria. Victoria ist 18 Jahre alt. Hallo Victoria. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Bist du sehr weit weg? Das dauert zu lange, ehe du antwortest. Nein. Doch. Ich höre sie auch ein bisschen anders. Also am Fernsehen ist es irgendwie schneller als am Telefon. Du sollst auch nicht Fernsehen gucken, sondern du sollst mit mir telefonieren. Mach ja, ich weiß. Ne, Fernseher am besten ganz leise. Und, okay. Und bitte du, da ich ja auch du zu dir sage, okay? Ja. So. Haben wir das schon mal geklärt. Victoria, ja. Über was reden wir beide? Über meinen Ex-Freund. Oh weia, was ist da los? Und zwar hat mich mein Ex-Freund zusammengeschlagen. Wann war das? Das war letztes Jahr im Juli. Letztes Jahr im Juli. Beschreib mal, wie es dazu gekommen ist, das Zusammenschlagen. Also, wir waren 4 Jahre zusammen. Mhm. Hatten auch eine sehr innige Beziehung. Mhm. Und ja, wir waren auf einer Feier. Wir haben halt den gleichen Freundeskreis gehabt, die Trennung, also wir waren schon auseinander. Und abends wollte ich dann nach Hause laufen. Dann hat er mich halt nochmal zurückgezogen, hat halt gesagt, er möchte nochmal mit mir reden. Und ich habe halt zu ihm gesagt, dass ich das eigentlich nicht möchte und dass mir das alles zu viel ist, weil die Trennung war halt sehr schwierig für mich. Mhm. Und kurze Zwischenfrage, hattest du dich von ihm getrennt oder umgekehrt? Er hat sich von mir getrennt. Ah, mit welcher Begründung? Das letzte Jahr hat einfach nicht mehr was gebracht, weil ich halt andere Ansichten hatte als er. Okay. So, wir kommen zurück zu dem Abend und dann wollte er nochmal mit dir reden, aber du hattest so eigentlich gar keine Lust mehr. Ja, also ich hatte keine Lust mehr, mit ihm darüber zu diskutieren, weil ich wusste, dass wir auf keinen Nenner kommen zusammen. Und ihn hat es halt sehr aggressiv gemacht und hat halt gesagt, was das sollte, was ich überhaupt auf so einer Feier mache. Das war halt sowas wie eine Faschingsfeier. Mhm. Warum war das Oktoberfest in der Feuerwehr? Und er ist halt in der Feuerwehr und da haben wir halt den gleichen Freundeskreis. Und dann hat er halt gesagt, dass es nicht geht, weil dass es ja sein Hobby sei und dass ich mich da halt raushalten soll. Dann habe ich gesagt, dass das halt unsere Freunde sind und ich halt dort auch sein kann. Mhm. Und ihn hat das halt gestört. Ja. Und dann? Ich habe halt dann gesagt, dass ich jetzt nach Hause gehe und dass er mich bitte in Ruhe lassen soll. Ja. Dann hat er angefangen rumzuschreien auf der Straße draußen. Wurde immer aggressiver und lauter. Waren keine anderen Leute dabei in dem Moment? Nein, es war 3 Uhr morgens. Ah ja. Das heißt, die Party war schon, die Party war zu Ende. Ja, genau, da war kein Mensch mehr auf der Straße. Mhm. So, und dann ging es weiter? Genau, und dann hat er halt immer weiter geschrien und habe halt ihn gebeten, dass er bitte leise mit mir reden soll und mich nicht anbrüllen soll, weil ich meine, wir sind getrennte Leute. Ich habe mir viel gefallen lassen in der Beziehung und das wollte ich halt einfach nicht mehr machen. Ja. Und dann hat er zugeschlagen? Ja, dann hat er die Hand halt hochgehoben und hat halt wie ein Choleriker rumgebrüllt. Und ich habe halt dann die Hand runtergemacht, habe gesagt, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll. Mhm. Und dann hat er halt zugeschlagen mit der Faust ins Gesicht. Mhm. Und dann lag ich irgendwann mal auf dem Boden. Er hat draufgetreten. Er hat zugeschlagen am Bauch. Also ich hatte an der Bauchdecke, bin mit dem Kopf gegen den Bürgersteig gefallen. und war dann erstmal bewusstlos. Ach du je. Und als du wieder zu Bewusstsein gekommen bist, war er da noch da? Er ist 500 Meter dann weitergelaufen und hat sich auf den Boden gesetzt und hat gar keine Regung mehr von sich gegeben. Gott sei Dank waren noch zwei Freundinnen da, die das Auto holen wollten. Dieses Auto war halt ein bisschen, also die haben halt ein bisschen weiter geparkt. Die haben das gesehen, und haben, die haben dich gesehen. Die haben mich gesehen, auf dem Boden liegend und haben mich erstmal von der Straße weggezerrt. Bist du dann ins Krankenhaus gekommen? Erstmal habe ich mich hingesetzt, ich habe nichts mehr gesehen, habe halt geblutet, meine Klamotten waren halt zerrissen auch. Und ich habe mich halt versucht zu beruhigen. Eine Freundin von, also beiden Freunden haben versucht, mich erstmal wieder irgendwie zu Bewusstsein zu kriegen. Und haben halt gesagt, was wir jetzt machen sollen, ob wir die Polizei anrufen sollen. Habt ihr gemacht? Und das haben wir auch dann gemacht. Ich habe die Polizei angerufen, aber da war momentan ein Großeinsatz. Die haben gesagt, ich soll eine Anzeige machen per Internet. Dann habe ich halt gesagt, ja, super, wie? Das bringt mir jetzt sehr viel. Wie, die sind nicht vorbeigekommen? Die sind nicht vorbeigekommen, nein. Das ist ja auch ein Ding. Das ist ja auch ein Ding. Aber nochmal, bist du denn dann irgendwann ins Krankenhaus gefahren worden? Ja, also das war so, ich habe das erstmal alles nicht so realisiert. Das war alles so total anders. Also ich habe mich komisch gefühlt, aber ich hatte keine Schmerzen. Bin dann nach Hause. Meine Mutter hat dann direkt gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe ihr halt versucht, das zu verheimlichen, weil mir das halt total unangenehm war, weil sie kannte ihn jetzt auch schon so lange. Unsere Familie waren sehr innig und alles. Bis sie dann morgens gesehen hat, ja, dass ich hatte dann geblutet, hatte Kopfschmerzen. Und mir war auf einmal sehr schwindelig. Und meine Mutter, was ist denn passiert? Irgendwas stimmt doch nicht. Und hat meine Klamotten gesehen, habe ich es ihr halt gesagt. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen? Und dann bin ich ins Krankenhaus und dann hat sich halt herausgestellt, dass ich eine Gehirnerschütterung habe. Und dann kam alles auf einmal so, Übelkeit und... Ja. Victoria, du hast ihn dann angezeigt per Internet. Du hast ihn angezeigt. Es gibt eine Anzeige. Nein, ich bin dann am nächsten Tag, also nachdem ich schon im Krankenhaus gegangen bin ich direkt zur Polizei, habe dann an der Station dann die Anzeige gemacht. Okay, es gibt also eine Anzeige. Jetzt ist das Ganze eine ganze Weile her, schon voriges Jahr im Juli, hast du gesagt. Genau. Und wie ist denn der Stand der Dinge heute? Gab es eine Gerichtsverhandlung? Eine Gerichtsverhandlung gab es nicht, da das Jugendamt gesagt hat, ich sollte einen Täter-Opfer-Ausgleich machen, wo ich mich erstmal sehr geweigert habe, weil ich ihn einfach nicht mehr sehen konnte. Ich hatte Angstzustände, ich bin mit Sonnenbrille wochenlang auf der Straße rumgelaufen. Wie alt ist er eigentlich? Er ist jetzt 21 geworden im Dezember. So, die haben vorgeschlagen, Täter-Opfer-Ausgleich. Du wolltest das zunächst nicht. Hast es denn dann letztendlich doch gemacht? Letztendlich habe ich es dann doch gemacht, weil es dann hieß, wegen den Gerichtskosten, dass ich die Hälfte zahlen muss. Dann habe ich halt gesagt, dass meine Mutter alleinerziehend ist, ich nicht arbeite, noch in der Schule bin und ich mir keinen Anwalt leisten kann. Und dann haben sie mich halt sozusagen, was heißt gedrängt, aber was hätte mir anders übrig bleiben sollen, als den Täter-Opfer-Ausgleich machen zu können. Was heißt das denn eigentlich, Täter-Opfer-Ausgleich? Was habt ihr denn da gemacht? Da sitzt eine Frau vom Jugendamt mit mir und dem Täter sozusagen. Und dann wird darüber geredet, was da passiert ist an dem Abend. Dann darf ich erst reden. Ja. Und dann erzählt er seine Sache, also wie er es von seiner Sicht. War er denn einsichtig und reuig? Nein. Nein? Nein, wie? War er nicht. Hat er das anders dargestellt? Er sagt halt die Sachen auch, also ich habe ja halt auch einen Arztbrief und alles davor, also er hat es selber gesehen. Er hat gesagt, es wäre übertrieben gewesen, er hätte nie so zugeschlagen und dass er das gar nicht einsieht. Und Strafe zu zahlen, das würde er auch nicht einsehen, vor allem nicht 900 Euro, das wäre ihm zu viel. Und wenn man sich so rumhurt, dann braucht man auch nicht, seine Worte braucht man auch nicht, sich zu wundern, wenn man dann passiert. Das hat er auch in Anwesenheit der Frau von der Frau vom Jugendamt gesagt? Ja. Was ist denn jetzt dabei rumgekommen, Täter-Opfer-Ausgleich? Ja, wir haben dann so einen Vertrag abgeschlossen zusammen, dass er nicht über dritte Personen über mich reden darf, weil da auch ein paar Komplikationen gab. Dann, dass er mir nicht zu nahe kommen darf. Und halt, dass er jeden Monat 90 Euro zahlen muss, wie 10 Monate lang. Wie lange? Ja, bis 900 Euro. Kommt er dem nach? Macht er das? Nein. Nein? Er hat jetzt den letzten Monat nicht bezahlt, weil er seine Ausbildung auch verloren hat, soweit ich mitgekriegt habe. Victoria, ist das eine schlimme Geschichte, muss ich dir sagen. Das tut mir für dich total leid. Und ich finde das auch mit diesem Täter-Opfer-Ausgleich in dem Fall völlig Banane. Völlig Banane. Ich finde, der Kerl ist 21 Jahre alt. Der gehörte vor Gericht gestellt für so eine Sache. Du hättest ja noch viel schwerer verletzt sein können. Abgesehen davon macht man sowas nicht. Und sich dann auch noch nicht einmal... War der übrigens betrunken an dem Abend? Ja, er hat getrunken, aber ich kenne ihn halt jetzt schon sehr lange und ich weiß, egal wie viel er trinkt, dass er, wenn er sich sehr aufregt, dass er sehr schnell wieder bei Bewusstsein ist. Weißt du, und dass er dann nicht mal ein Kerl ist und sagt, das tut mir leid. Ja, jeder Mensch macht Fehler. Wenn er das noch gesagt hätte, es tut mir total leid, ich bin ausgerastet, das darf nie wieder vorkommen, dann hättest du ja noch eher damit leben können. Aber so... Du bist schon das Opfer einer Straftat geworden und jetzt stehst du so da, der entschuldigt sich nicht, der sagt so schlimme, beleidigende Sachen und lässt dich jetzt mit dem Geld auch noch hängen. Das ist eine richtige, richtige Schande, finde ich. Ein Skandal, dass das so läuft, muss ich offen sagen. Es tut mir für dich sehr leid. Du bist komplett im Recht. Das Schwierige ist halt für mich, dass ich halt Angstzustände habe und ich meine, mit 18 Jahren ist das nicht normal. Ich war eigentlich immer ein lebensfroher Mensch, wirklich. Aber seitdem das passiert ist, kann ich einfach niemanden mehr an mich ranlassen. Das glaube ich. Und das ist alles ein bisschen schwierig für mich. Ja, deswegen wird dich jetzt gleich mein Psychologe, der Jürgen, ausgiebig beraten, was du an psychologischen Dingen, an Therapien, Beratungen und so etwas machen kannst. Ich rate dir dringend, das zu unternehmen dann, das auch zu tun, damit du von professioneller Seite Hilfe kriegst, das zu verarbeiten und damit umzugehen lernst. Du hast bisher sowas noch nicht gemacht. Ich habe es versucht, ja, aber ich habe halt versucht, da dieses Lebensfroh mir weg ist, alleine das irgendwie durchzustehen. Also, okay, du hast es... Ich habe versucht, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee. Okay, das ist eine klare Aussage. Du hast es versucht und wenn man das nicht schafft, dann ist es auch keine Schande, wenn man sich von außen Hilfe holt. Du hast ja angerufen und wir bieten dir sehr gerne jetzt die Hilfe an, Victoria. Das läuft bei uns so, ich bitte dich nochmal aufzulegen und dann wirst du nochmal zurückgerufen von auch einem Mann, der heißt Jürgen. Und das ist mein Psychologe heute Nacht und der berät dich dann ausführlich. In Ordnung? Ja. Und darf ich noch was sagen? Domian, wirklich, du machst eine super Show. Ich schaue mir das jeden mit meiner Mama an und deine Worte, wie du die Menschen aufmunterst, das ist einfach wirklich klasse. Und ich danke das dir sehr. Hilft mir auch jeden Abend wirklich. Ich weiß nicht, also die Worte, die du sagst, muntern mich auf. Ich finde es klasse und bitte mach weiter so mit der Show. Das freut mich, dass du sagst. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Jetzt legst du bitte auf. Und dürfte ich ein Autogramm haben, meine Mama... Guck schon seit Jahren. Dann sagst du gleich dem Jürgen deine Anschrift. Und jetzt legst alles du auf klar. Und wir melden uns gleich. Okay? Vielen Dank, Domian. Sehr gerne und alles Gute, Victoria. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich langweile mich so. Beim Dschungel. Geht euch das auch so? Heute wäre ich fast eingeschlafen. Ich bin ja nur ein fleißiger Gucker in den letzten Jahren gewesen. Wenn der ein oder andere das noch nicht gerne hört, aber es ist so. Aber dieses Jahr ist es irgendwie sehr, sehr, sehr langweilig. Da muss aber noch viel passieren. Hier ist Detlef. Detlef ist 45. Guten Morgen, Detlef. Ja, guten Morgen. Hi. Detlef, um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor einiger Zeit eine super nette Frau kennengelernt. Die hat leider zwei Probleme. Erstens trinkt sie abends regelmäßig relativ viel Alkohol, zwischen 2 bis 3 Liter Wein. Und jeden Abend? Die hat eine Essstörung, das heißt, ja, kriegt regelrecht Fressattacken und will das Essen dann auch nachts wieder loswerden, was natürlich gerade mit dem Alkoholpegel dann dazu führt, dass sie irgendwann einschläft und ja. Moment, das habe ich akustisch nicht verstanden. Sie kriegt Fressattacken, will das nachts wieder loskriegen und dann? Ja, und schläft dann aber aufgrund des Alkoholpegels natürlich auch relativ gerne und häufig ein. Das heißt, sie hat die ganzen Lebensmittel im Körper und schläft darüber ein? Richtig, genau. Das hat und, wiederum zur Folge? Ja, nimmt dann zu und ja, sie möchte aber halt ihr Traumgewicht haben von 56 Kilo und das kriegt sie natürlich so nicht gehalten. Wie viel wiegt sie jetzt? Ich hatte eben noch mit ihr telefoniert, sie wiegt jetzt 61,4, hat also heute Abend wieder 1,5 Kilo zugenommen. Okay, das kann man ja noch alles gut in den Griff kriegen. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Schon ist gut. Erst seit 3 Monaten, ja. 3 Monate. Mhm. Aber dann hat diese Frau doch nur wirklich ein oder gar 2 elementare Lebensprobleme. Sie ist Alkoholikerin und sie hat eine Essstörung. Sagt sie, weiß sie das? Gibt sie das zu? Sie gibt das zu und sie möchte eigentlich auch dagegen angehen, aber ihr fehlt halt letztendlich dann ja der Wille oder die Kraft. Ne? Sie hat wohl schon mal eine Kur gemacht wegen der Essstörung und sagte, als sie von der Kur zurückkam, da war das Leben einfach nur die Hölle, weil jeder guckte, geht sie jetzt auf Toilette nach dem Essen, isst sie überhaupt genug und sagte, das war also Psychoterror pur und das wäre für sie mittlerweile kein Weg mehr, weil diesen Qualen möchte nicht nochmal leiden. Naja gut, aus Süchten kommt man meistens nur mit Qualen heraus. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Wie lange trinkt sie denn schon, weißt du das? Also das auch schon seit 10, 15 Jahren ungefähr. Und ich halte nochmal fest, die trinkt jeden Abend 2 bis 3 Liter Wein? Ja. Jeden Abend? Ja. Da ist die jeden Abend hackedicht? Ja. Arbeitet die tagsüber? Ja. Was macht sie? Sie ist Fachverkäuferin. Okay. Aber am Tage und während der Arbeit trinkt sie nicht? Nein. Immer nee. Abends, wenn sie nach Hause kommt. Was hast du denn überhaupt von dieser Frau? Du erlebst sie doch dann in der Freizeit nur besoffen. Ja, wir sind ja zum Glück auch schon mal hier unter Tagsüber zusammen und da ist sie halt dermaßen liebevoll und keine Ahnung. Okay, ihr seid sonntags am Tag zusammen, aber am Abend, auch sonntags, trinkt sie wieder. Ja, leider Gottes. Genau. Thematisiert sie für sich den Alkoholismus? Ja, wir reden schon darüber. Sagt sie, ich habe ein Problem, ich bin Alkoholikerin? Sie sagt, ich habe ein Problem mit Alkohol. Ja, Alkoholikerin sagt sie selber nicht das Wort, aber sie war wohl auch schon mal bei den anonymen Alkoholikern, wollte da auch hin zu der Gruppe, aber auch da wurde ihr gesagt, ohne vorher einen Entziehungskur zu machen oder so, wäre das totaler Quatsch. Und wie gesagt, Kur ist wohl das Schockwort für sie, weil sie genau weiß, dann würde ihr Arbeitgeber davon erfahren und sie hat dann halt auch Angst, den Job zu verlieren. Und ja. Den wird sie über kurz oder lang so verlieren, wenn sie so weitermacht. Ja, das ist wohl richtig, ja. Ich rate dir, ganz klare Kante zu zeigen. Hier schrillen alle Warnglocken, die man überhaupt aktivieren kann. Da ist eine Frau 10 Jahre Alkoholikerin, die säuft sich jeden Abend die Birne zu. Die ist, die hat eine Essstörung. Wie lange übrigens hat sie die Essstörung? Seit 25 Jahren mittlerweile. So. Und jammert dir die Ohren voll, dass sie in der Klinik, dass es Terror und Stress sei. Ich würde an deiner Stelle ihr ganz klar sagen, pass mal auf, ich liebe dich, du bist eine tolle Frau, aber du bist nur eine tolle Frau, wenn du nicht betrunken bist und wenn du deine Sucht im Griff hast. Zeige mir, dass du da etwas unternimmst. Sprich, geh in eine Klinik. Wenn du das nicht tust, bin ich nicht mehr bei dir. Klare Ansage, kein Lamentieren, nicht irgendwie helfen, dabei sein, unterstützen, nix. Sag, dass du sie liebst, aber unter der Bedingung, dass sie in die Klinik geht. So ist der Weg. Ja, Vernunft, also mit Vernunft gesprochen ist es wahrscheinlich so, ja. Ich weiß, das ist jetzt mit Vernunft gesprochen. Und ich weiß, das ist alles leicht gesagt und schwer getan. Aber ich muss es so klar sagen, weil gerade in diesen Fällen gibt es keinen Mittelweg. Und je weiter du sie in dieser Sucht und in ihrer Krankheit begleitest, desto mehr zieht sie dich runter. Und du wirst ihr einfach, indem du sie begleitest, nie im Leben helfen können. Niemals. Vielleicht kannst du ihr helfen, wenn du sie aufrüttelst. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht wird aber auch das an ihr vorübergehen. Keine Ahnung. Hm. Wie alt ist, du bist 45, wie alt ist sie? Sie wird dieses Jahr 40. Mhm. Stell dir mal vor, wie was für entscheidende Jahre die Frau in ihrem Leben vertan hat mit Alkohol und mit Fressen. Ja, das ist richtig. Und für beide Erkrankungen gibt es hervorragende Kliniken mittlerweile, wo Menschen wirklich auch nachhaltig geholfen werden kann. Und ich glaube, man kann das sogar so drehen, dass der Arbeitgeber gar nicht mitbekommt, um was es da geht. Selbst das, da müsste man sich, kann ich dich gerne noch beraten lassen von meinem Psychologen, wie man das am besten macht. Also das darf nicht der Grund sein, weil sie sich schämt vor ihrem Arbeitgeber. Das ist doch Quatsch. Das ist eine Ausrede. Was hast du denn für einen Eindruck, welche Gefühle sie für dich hat? Also, meine Eltern haben sie ja mittlerweile auch kennengelernt und meine Eltern sagen auch, boah, die hängt ja an dir, das ist ja schon nicht mehr normal. Mhm. Also sie sagt auch zu mir, ich sei der erste Mann in ihrem Leben, den sie so lieben würde und für den sie so große Gefühle empfinden würde. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, sie hat am Anfang sehr offen schon mit dem Thema das klar angesprochen. Und ich habe ihr damals schon immer gesagt, was heißt damals, vor 2,5 Monaten habe ich ihr schon gesagt, ich kann dir nur die Motivation geben, was zu ändern. Ich sage, aber ändern musst letztendlich du die ganzen Sachen. Ich sage, ich kann vielleicht ein Grund sein, dass du sagst, ich will damit jetzt aufhören, weil ich den halt so liebe. Aber das ist eigentlich eine gute Information. Wenn sie dich so sehr liebt, könnte das wirklich eine Erschütterung für sie bedeuten, wenn du sagst, ich gehe, wenn du nichts unternimmst. Vielleicht hast du da sogar sehr gute Karten. Ja. Du kannst ja sagen, ich warte auf dich. Ich warte, wenn du ein paar Monate in der Klinik bist, ich warte. Aber du musst gehen. Das ist der Deal. Ja. Detlef, ich würde gerne, dass mein Psychologe noch mal kurz mit dir redet, um dir mal so ein paar noch Infos zu geben, wie man das mit dem Arbeitgeber vielleicht regelt, dass der das nicht unbedingt mitbekommt, wenn man in eine solche Kur geht. Das weiß der. Mhm. Dann hast du das schon mal als Argument auch noch in der Hand, wenn sie da damit wieder ankommt. Ja, okay. Ja. Ich wünsche viel Glück und ich wünsche, dass ihr und sie das schafft und dass ihr eure Liebe leben könnt. So könnt ihr eure Liebe nicht leben. Ja, das ist richtig. Mhm. Also wir melden uns gleich, Detlef. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.27 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postbox. Und zwar hat geschrieben der Winfried aus Paderborn. Winfried aus Paderborn schreibt, hallo Domian, ich gucke deine Sendung ja wirklich oft und schätze deine Arbeit. Vorige Woche aber bin ich fast vom Stuhl gefallen. Da hat ein studierter Iraner angerufen, der nun nach den Pegida-Märschen in Deutschland unser Land verlassen will, weil er sich hier nicht mehr wohlfühlt. Du hast dich diesem Mann dermaßen angebiedert, er möge doch hier bleiben, dass mir fast schlecht geworden wäre. Überdenke doch bitte dein Verhalten nochmal. Lieber Winfried, ich muss da gar nichts bedenken. Ich würde das ganz genau so wieder tun. Aber offensichtlich scheinst du auch meine politische Haltung nicht verstanden zu haben. Denn andererseits würde ich auch auf die Straße gehen und demonstrieren, dass Pegida demonstrieren darf. Heike, 55, noch eine kritische Äußerung, schreibt Hallo Domian. Zu deiner Sendung, mein Glaube ist mir heilig. Ich kann nicht verstehen, wie wenig Verständnis du für gläubige Menschen hast. Den ersten Anrufer hast du ja geradezu weggeputzt. Es war ein tiefgläubiger junger Christ und du hast sinngemäß zu ihm gesagt, da kann man ja auch an Schneewittchen und die 7 Zwerge glauben. Lieber Heike, ich bin sehr erstaunt über diesen Eindruck von dir. weil ich in dieser Sendung nur wirklich zu Genüge schon gesagt habe, dass ich vor gläubigen Menschen höchsten Respekt habe und ich es im Grunde auch bin, auch ein gläubiger Mensch bin, wenn auch nicht im traditionell christlichen Sinne. Dieser junge Mann war allerdings ein Kreationist, das heißt, das war jemand, der die Evolutionslehre ablehnt. Und das finde ich in der Tat ziemlich albern. Selbst die katholische Kirche respektiert die Evolutionstheorie. Und da habe ich mich hinreißen lassen zu dieser Bemerkung, weil er die Bibel wortwörtlich nimmt und genau so, wie es da gestanden hat, soll es denn nun gewesen sein. Und ich erinnere mich sehr gut an den jungen Mann. Es war ein hochgebildeter Physikstudent und da hat mich das noch mehr gewundert. Janosch schreibt: Hi Domian, ich bin 22 Jahre alt, eher links eingestellt und habe einen Haufen türkischer Freunde. Was aber im Moment so abgeht, nervt mich total. Wir leben im Westen mit freien Werten und daher müssen die Moslems Karikaturen über ihren Propheten aushalten. Sie müssen sich diese Zeichnungen ja nicht angucken. Und dann lese ich, dass Aldi eine Seife aus dem Regal genommen hat, weil Moslems sich darüber beschweren, dass auf der Packung eine Moschee zu sehen war. Hallo? Wenn das so weitergeht, leben wir hier bald nicht mehr in der freien Welt. Dann geht es hier so zu wie in Saudi-Arabien, wo ein liberaler Blogger zu Gefängnis und 1000 Peitschenhieben, die ihm das Leben kosten werden, verurteilt wurde. Ja, das muss ich eigentlich auch sagen, als ich das von Aldi gehört habe, das ist eine schwache Leistung von Aldi, dass sie deshalb die Seife aus dem Regal genommen haben. Das ist nur wirklich albern, finde ich. So, jetzt noch was Erfreuliches, was Nettes zum Schluss. Moritz und Jana schreiben: Hi Domian, wir sind treue Fans deiner Show und schon viele Jahre dabei. Wir würden dich, jetzt passt auf, solche Briefe oder Mails gibt es hin und wieder mal. Wir würden dich gerne zu einer Gangbang-Party zu uns nach Hause einladen. Zum einen fänden wir das super, dich dabei zu haben und zum anderen haben wir ohnehin den Eindruck, dass du total auf sowas stehst. Wir holen auch gerne noch ein paar Bi-Männer dazu. Das finde ich jetzt auch sehr seltsam, dass der Eindruck entsteht, dass ich auf sowas stehe. Nein, ganz ehrlich, da stehe ich nicht drauf. Das würde ich sogar vielleicht hier erzählen, wenn ich drauf stehen würde. Aber ich stehe da wirklich nicht drauf. Insofern muss ich die nette Einladung von Moritz und Jana leider ablehnen. Aber es war sicher sehr freundlich und sehr nett gemeint. Ende der Postbox. Und wir machen weiter mit der Sendung, mit der freien Themennacht heute. Hier ist Ingrid. Ingrid ist 74. Guten Morgen, Ingrid. Liebe Ingrid, bitte den Ton abstellen. Den Fernsehton? Ja, ich bitte darum. Den Fernsehton? Ja, ja. Ja. Okay, so, ist weg. Dann können wir besser sprechen. Du kommst hier sehr leise an. Geht es ein bisschen lauter? Ja, ich glaube, während wir reden, wird das ein bisschen lauter. Verstehst du mich jetzt sehr gut? Ich verstehe dich. Sehr gut. Um was geht's? Ja, hallo. Es ist vielleicht ein psychisches Problem. Mein Mann hat sich vor 3 Jahren nach einer OP das Leben genommen. Und zwar auf die drastische Art und Weise mit einem Strang. Und ich war die erste Person, die ihn gefunden hat. Hat er es zu Hause gemacht? Zu Hause. Ja. Und ich hatte keinen weiter im Haus und stand dann davor und naja. Dann Wo hat er sich denn erhängt im Haus? In einem Stallgebäude auf dem Boden. Und du hast ihn gefunden? Ja, es war keiner weiter hier und ich habe ihn gesucht und wollte schon aufgeben und im letzten Moment habe ich ihn gefunden. Warum hat er das gemacht nach der Operation? Er hatte eine Tumor-OP, der war gutartig und er brauchte keine Bestrahlung, nichts. Der Professor rief mich dann an, dass die OP sehr gut verlaufen ist, aber er konnte danach nicht selbstständig essen und wurde künstlich ernährt und sollte dann zu einer Reha-Kur in einer Spezialklinik. Und an dem Wochenende davor wurde er plötzlich entlassen. Und mit künstlicher Ernährung und so weiter. Und hätte er denn die Chance bestanden in der Reha, dass er das Essen wieder erlernen kann? Ja, das sollte man mit ihm trainieren dort. Also eigentlich eine gute Prognose. Ja. Umso erstaunlicher, dass er das gemacht hat. abgemacht war eigentlich, dass er von der Station gleich zur Reha kommt. Mhm. Und plötzlich hieß es, nein, er wird entlassen. An einem Freitag und an dem Sonnabendmorgen hat er mich weggeschickt, weil er angeblich seine Waschtasche vergessen hat auf der Station. Mhm. Aber das war geplant, sagen wir alle. Ja. Und ich war nur eine Stunde weg und als ich zurückkam, war das dann schon passiert. Das ist ja erschütternd. Ja, das dieses ja, Bild vergisst man vor allen Dingen nicht. Immer nicht. Wenn es mir mal wirklich schlecht geht, ne, dann kommt dieses Bild wieder vor Augen. Als du ihn gefunden hast, war er schon dann auch tot? Er war schon tot, ja. Hat er dir einen Brief hinterlassen? Gar nichts, kein Wort. Das hat mich eigentlich sehr verletzt. Wir waren 47 Jahre verheiratet. War es eine gute Ehe? Und das war eine gute Ehe, ja. Das heißt, da war Vertrauen und Einvernehmen und Innigkeit? Ja. Kannst du dir denn darauf einen Reim machen? Er hatte doch nur eine gute Prognose. Es war ein gutartiger Tumor. Er sollte in eine Reha. Vielleicht wäre es ihm nach einer gewissen Zeit... Er hatte in seinem Zimmer einen Patienten, der diese Symptome auch hatte. Mhm. Und der konnte schon 7-8 Monate nicht mehr selbstständig essen und war nur noch Haut und Knochen. Mhm. Und dann haben ihn die Schwestern da schon rausgenommen. Und dazu kommt noch, dass mein Mann selbst Mediziner war. Er war Veterinärmediziner. Das heißt, er konnte es eigentlich alles und hatte wahrscheinlich den Durchblick, ja. Ja, aber vielleicht auch im positiven Sinne hätte er den Durchblick haben können. Nee, also es waren die letzten 3 Tage auf Station, war seine Stimmung schon runtergegangen. Mhm. Und das war wahrscheinlich Richtung Depression. Mhm. Und als ich mit dem Stationsarzt darüber sprach, sagte der mir, er bekommt schon seit 3 Tagen ein Medikament, aber das wirkt noch nicht so schnell. Mhm. Jetzt ist das Ganze 3 Jahre her und wahrscheinlich kommt es dir vor wie gestern. Ja, also es ist das Schlimmste für mich ist das Alleine sein. Mhm. Und manchmal, wenn es mir dann schlecht geht, dann fragt man sich nach dem Sinn des weiteren Lebens. Was hat es noch für einen Sinn? Ja. Habt ihr Kinder? Ich habe 3 Kinder, die auch zu mir halten und mir helfen. Und aber trotzdem fühlt man sich immer wie ein Anhängsel irgendwie. Und ich habe immer den Eindruck, dich braucht keiner mehr. Nicht? Die Kinder sind alle selbstständig und im Grunde genommen brauchen sie mich nicht mehr. Sagst du so? Du bist die Mutter. Auch wenn man dich vielleicht für praktische Dinge nicht braucht, aber du bist die Mutter und es ist ein großes Glück, die Mutter zu haben. Ja, aber trotzdem hat man diese Gedanken. Nicht? Dann wie ist denn das Verhältnis zu den Kindern? Gut. Gut? Ja. Die würden, wenn die das jetzt hören würden, wären die wahrscheinlich schockiert. Ja, wahrscheinlich. Und traurig. Ja. Ja. Wie viel Kontakt hast du mit den Kindern? Viel. Viel. 2 Kinder wohnen in der Nähe, ein paar Dörfer weiter und der Große wohnt in Leipzig. Mhm. Aber vielleicht ist das größte Hauptproblem der Schock, der da immer noch, und die Verletzung, die du immer noch hast nach diesem furchtbaren Vorfall. Wahrscheinlich. Vielleicht wäre es ganz anders, wenn dein Mann eines natürlichen Todes gestorben ja. wäre. Es gibt diese widerstrebenden Gefühle. Ich bin verletzt, ich bin wütend. Mhm. Und wiederum kann ich das verstehen, warum er das gemacht hat. Seine Einstellung, die kannte ich. Ne? Also ein Pflegefall und der Familie zur Last fallen, das wollte er nie. Okay, aber was ich so nicht so richtig verstehe, ist, es gab doch zumindest eine gewisse Chance, dass er wieder hätte richtig zu Kräften kommen können. Das weiß man eben nicht genau. Man weiß es nicht genau, aber eine Chance, ja, eine kleine Chance. Man hat gehofft darauf. Man hat gehofft. Ne? Aber ja. dass er nicht die Chance erstmal genutzt hat ja, und versucht das, ich habe mir von dieser Reha eigentlich auch viel versprochen. Ne? Und er wollte einfach nicht mehr. Und ja, das. Was hat in der ersten Zeit überwogen? Die Trauer oder die Wut auch auf ihn? Na, ich möchte zum großen Teil auch sagen, die Wut, aber die Trauer war auch groß. Mhm. Also ich war psychisch derart runter, also ja, das war schon schlimm. Ich habe 2 Hilfe bekommen, ich war bei einem Psychiater und da bin ich noch und bei einer Psychologin in großen Abständen, aber immer noch am Anfang gab es Medikamente, die habe ich aber schon lange nicht mehr genommen, das war nur im ersten Jahr. Und jetzt gibt es nur Gespräche in größeren Abständen. Warum hast du die Medikamente nach einem Jahr abgesetzt? Ja, weil ich dachte, ich schaff's ohne. Vielleicht falsch. Bitte? Ich sag, das war vielleicht falsch, wenn das gute Medikamente waren. Und was spricht dagegen, die eine Weile zu nehmen? Gerade bei so einer schwerwiegenden seelischen Geschichte, die du zu verkraften hast. Vielleicht war es falsch, ich weiß es nicht. Weiß dein Arzt das? Er weiß das, ja. Und ich meine, ich mache alles, was nötig ist. Ich bin nun ganz alleine hier. Ich habe ein großes Grundstück, 3000 Quadratmeter, ein großes Haus. Und wir sind jetzt drauf und dran, das Haus und Grundstück zu verkaufen. Das haben wir angeschoben und von den Kindern braucht es niemand. Und du willst dann in eine Wohnung irgendwo ziehen? Ich habe schon eine Wohnung in Aussicht, aber dieser Verkauf, das zieht sich in die Länge mit der Bank. Ich habe Käufer gefunden, die brauchen einen Kredit bei der Bank. Das dauert. Und das zieht sich noch in die Länge. Ich will dir sagen, das ist ein guter Plan. Das heißt, du gehst in einen neuen Lebensabschnitt und du verabschiedest dich auch von eurem alten Leben, was ja sehr verbunden ist mit dem Haus und dem Grundstück. Das finde ich gut. Das ist ein guter Schritt. Ob es mir bekommen wird, das weiß ich nicht. Ja, wenn du dir eine schöne Wohnung aussuchst, wo du dich auch wohlfühlst, finde ich das einen guten Plan erstmal. Aber ich komme wieder in die Fremde und als älterer Mensch ganz alleine wieder. Ich meine, ich kenne einige Leute dort in dem Ort, ne? Ja. Und ich weiß es nicht, wie es mir bekommen wird. Wie ist das denn? Ein bisschen Angst habe ich auch davor. Na klar, hätte ich auch. Hat jeder vor so einer Veränderung. Das ist doch klar. So überhaupt, du sagst, die Kinder sind so zwar da, aber die haben ja ihr eigenes Leben. Ja. So fühlst du dich, gibt es auch einsame Zeiten, wo du dich einsam fühlst? Ja. Also das ist manchmal ganz komisch, wenn ich auch in Gesellschaft bin und ich komme nach Hause und das Haus ist wie tot, das ist dunkel und das ist wie tot, ne? Ich sag dir, wenn du in eine Wohnung kommst, die ist überschaubarer, ist das bestimmt positiver, glaube ich. Ja. Hast du denn genügend Freundinnen oder Bekanntenkreis? Ja, also ich habe mich auch gleich im ersten Jahr nicht abgeschottet. Ich nehme an einem Seniorentanzsportverein teil. Perfekt. Schon seit dem ersten Jahr. Das leitet eine Physiotherapeutin. Ja. Und das bekommt mir eigentlich ganz gut. Sowas hätte ich nämlich jetzt gerade vorgeschlagen, ob du nicht Lust hast, irgendwie so Sachen zu machen. Ja, aber ja. Toll. Da bist du ja ständig damit Leuten konfrontiert. Ja, ja, das mache ich schon die ganzen 3 Jahre jetzt, ne? Also du bist schon ziemlich aktiv, finde ich. Ja, also ich habe es versucht, aber es war schwer am Anfang. Man musste sich sehr überwinden. Sprich doch nochmal, hast du zu diesem Psychiater ein gutes Verhältnis? Ja. Sprich doch nochmal mit ihm über eine nochmalige neue Medikamentation. Ich habe immer Angst, dass ich davon so abhängig werde. Ach was, der soll dir Sachen verschreiben, die nicht abhängig machen, sondern die dir vielleicht nochmal ein bisschen so über, vielleicht doch jetzt diese Umbruchszeit helfen, wenn du aus dem Haus rausgehst. Das finde ich gar nicht schlimm. Der soll dir ja keine schweren Drogen aufschreiben, sondern ordentliches Medikament. Und da gibt es so viele. Wenn du heute so an deinen Mann denkst, was überwiegt denn heute? Immer noch eher manchmal ein bisschen Zorn oder eher die Trauer? Das ist gemischt, muss ich sagen. Noch gemischt. Es ist immer noch das ist immer noch widerstreitend, die Gefühle. Denn ich versuche dann auch mal an was Schönes zu denken, aber so richtig gelingt mir das nicht. Oder wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich auch, heute Nacht möchten wir was Schönes von uns beiden träumen. Aber ist es nicht dann. Er hätte sich ja vieles anders hinterlassen, wenn er dir zumindest einen erklärenden Brief geschrieben hätte. Es hätten mir ja 2-3 Sätze genügt. Ja, genau, ne? Genau, das ist das. Und das war eben sehr verletzend. Insofern hast du recht, du hast auch das Recht, zornig zu sein auf ihn, finde ich. Ja, wir waren 47 Jahre verheiratet, und hätten voriges Jahr die goldene Hochzeit gehabt. Ingrid, ich sag's nochmal, ich finde den Wohnungswechsel super. Sieh zu, dass du in dem neuen Ort dann auch gleich die Verbindungen kriegst zu solchen Vereinen oder irgendwelchen Aktivitäten. Sprich nochmal mit deinem Psychiater, ob er dir vielleicht nochmal helfen kann. Und ich möchte auch nochmal meinen Psychologen zur Rate ziehen. Vielleicht hat er auch noch eine Idee. Man kann Ideen sammeln und das kann ja nicht schaden. Vielleicht kommt noch eine dabei rum. Ich glaube, dass du auf einem ganz guten Weg bist. Und wisch das mal nicht so weg mit den Kindern. Was meinst du, wie glücklich die sind, dass sie die Mama haben? Und das ist ein großer, großer Wert. Und wie wichtig du denen bist, dass du da bist. Und da hast du eine Rolle im Leben. finde ich. Naja, ich denke mir so, die brauchen mich nicht. Doch, also. doch. Auch wenn sie dich nicht zum Teller waschen brauchen oder so. Aber du bist da und dafür, das ist das Brauchen. Und das ist das große Glück für deine Kinder. Du machst durch deine Anwesenheit deine Kinder glücklich. Ich meine, hätte ich keine Kinder, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgestanden. Ja, genau, ne? Genau. Das ist mir schon klar. Genau. Also das hätte ich nicht geschafft. Vielleicht kannst du auch mal ruhig mal ein bisschen offener noch mit deinen Kindern über deine Traurigkeit sprechen. Ja, das habe ich noch nie so klar ausgedrückt. Das fände ich auch gar nicht so schlecht. Das gibt auch eine neue Ebene für euch, wenn du das machen würdest. Versuch's doch. Falsch machen kannst du nichts. Liebe Ingrid, wir melden uns jetzt nochmal bei dir. Ja. Das heißt, du legst auf, wir melden uns nochmal. Und ich bin eigentlich ganz guten Mutes, was deine Geschichte anbelangt. Ja, also ich bin ein bisschen runtergezogen durch diesen Hausverkauf jetzt. Ja, da musst du jetzt durch. Das ist unangenehm. Aber ich glaube, wenn das alles über die Bühne ist, wird sich das fügen. Bin ich guter Dinge. Na gut. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Ingrid. Ciao. Wir haben 1.44 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema am Mittwoch sagen. Das Thema am Mittwoch heißt, ich kenne keine Tabus. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im Sexuellen, im Politischen, im Gesellschaftlichen, im Religiösen und auch so im alltäglichen Umgang mit Menschen ziemlich tabulos sind, völlig tabulos sind vielleicht. Und die ja die Dinge tun, die die meisten anderen Menschen befremden oder schockieren. Und andererseits möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die klare Tabus haben. Und dann frage ich euch, was sind eure Tabus, die nun wirklich nicht überschritten werden können? Das kann im Religiösen sein, Stichwort Karikaturen, das ist hochaktuell, es kann aber auch im Sexuellen sein, was auch immer. Ich kenne keine Tabus oder ich kenne kein Tabu, unser Thema am Mittwoch, ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. So, jetzt machen wir weiter mit der Kerstin und der Kerstin. Und die Kerstin ist 41. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen. Guten Morgen, Kerstin. Schön, dass du da bist. Liebe Kerstin, um was geht's? Ja, es geht darum, ich war beim Zahnarzt nach 14 Jahren, glaube ich. Mhm. Ja, Moment, nach 14 Jahren warst du beim Zahnarzt? Ja. Ich habe tierische Angst, also ganz schlimm. Angst. Davon gehe ich aus. Wie war denn, warst du heute beim Zahnarzt? Nee, das war jetzt vor Weihnachten, also im November. Und was hat dich dazu bewogen, nach 14 Jahren zu gehen? Vorne, die vorderen Zähne, da hatte ich, der eine war ganz, der wurde immer lockerer. Mhm. Dann hatte ich hinten im Zahn hatte ich auch ein großes Loch. Mhm. Naja, ich konnte nicht mehr beißen. Also ja. McDonald's konnte ich gar nicht hingehen. Nicht mal McDonald's? Nein, kein Cheeseburger, nichts zu machen. Also ich hatte immer Angst, dass mir der Zahn gleich rausfällt. Also da muss es schon schlimm sein, wenn man in die weiche Pampe schon gar nicht mehr reinbeißen kann. Ja, naja, und dann. Wie war denn dann der erste Besuch nach 14 Jahren? Also ich muss sagen, angenehm. Also angenehm? Ja, ich bin rein und... Ich dachte, du stehst so zitternd vor der Tür. Genau, habe ich auch. Ich hatte so eine Angst. Den Anruf werde ich nie vergessen. Ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte ein rotes Gesicht. Mhm. Der Anruf hat mir so schwer getan. Mhm. Und dann bin ich in diese Praxis und dann war alles weg. Hattest du denen denn am Telefon schon gesagt, dass du Angstpatientin bist? Ja, das habe ich gesagt. Ah ja, okay, dann haben die dich entsprechend aufgenommen. Die wussten da schon und da war ein schöner Geruch und ich habe mich so wohl gefühlt. Und ich habe mich in diesen Stuhl gesetzt. Ja. Und das war herrlich. Also das glaubt mir keiner, ne? Und das war... Haben die dich in so eine Art Dämmerschlafnarkose versetzt? Gar nicht. Du hast alles mitbekommen? Also alles mitbekommen. Dann hat der Arzt Röntgenaufnahmen gemacht und dann hieß es eben, ich glaube 11 oder 12, ich müsste jetzt lügen, plus eine Wurzel, die da noch vorhanden war. Ja. Und die hat er auf einmal gezogen und alle Freunde meinten nur, Mensch Kerstin, wie kannst du denn das machen, ne? Ja. Das machst du mit Vollnarkose. Ich sag, nee, Davon weiß ich nichts. Der gibt mir nur Spritzen. Und der hat mir auch nur 4 Spritzen gegeben. Ist denn jetzt alles gut schon wieder? Ja, alles super. Also ich habe oben, unten Prothese. Ich glaube, wenn man so lange nicht zum Zahnarzt geht, dann fault und verwest ja alles im Mund und man stinkt wie ein... War es bei dir auch so? Nee, das waren ja nicht verfaulte Zähne. Das waren lockere Zähne, die ich hatte. Ah, also starken Mundgeruch hattest du nicht? Ja, eigentlich nicht. Also einer sagt ja, andere sagen wieder nee. Naja, so ganz odolfrisch war es bestimmt nicht. Also ich habe selber gemerkt, also es war nicht unangenehm. Ne? Also es wundert mich aber, dass diese Behandlung so schnell über die Bühne gegangen ist, dass du jetzt schon wieder, also dass alles in Ordnung ist. Also das hat mich auch gewundert. Also wie gesagt, es war so top und ich frage mich, warum bin ich nie zum Zahnarzt gegangen? Das frage ich mich jetzt auch. Weil das war eine Spritze, die habe ich nicht gemerkt, 4 Stück. Das heißt, für den nächsten Besuch hast du gar keine Angst mehr? Nein, so, überhaupt nicht. Dann und deswegen rufe ich auch an, weil es gibt bestimmt so viele Angstpatienten. Ja, gibt es. Und ich kann wirklich sagen, man muss den richtigen Zahnarzt kriegen. Genau, den muss man suchen. Und den hatte ich. Und ja, den hätte ich mal vor 10 Jahren kriegen sollen. Ja. Also, du machst Menschen mit Zahnarztphobie richtig Mut. Die sollen sich den richtigen Zahnarzt raussuchen. Auf jeden Fall. Anrufen, wenn das Anrufen auch schwerfällt, und dann hingehen. Und dann klappt es vielleicht genauso wie bei dir. Ja, das will ich hoffen. Also ich will das jetzt durchziehen und liebe ich Kerstin, bin richtig stolz auf mich. Das kann es auch sein. Respekt. Ja, find ich sehr also gut. Da habe ich selber, ja, meine Mutter hätte ich das gerne erzählt. Die lebt leider nicht mehr. Mhm. Die hätte mir das nie, also mir glaubt das auch keiner, dass ich das ist ein richtig tolles, das gemacht habe. Ein ne? tolles Erfolgserlebnis. Und das ist für mich auch richtig schön und ich fühle mich stolz. Und super. So, jetzt haben vielleicht viele mit großen Ohren zugehört, die in ähnlicher Lage sind, wie du mal warst. Insofern ja, danke ich dir sehr, dass du angerufen hast. Ja. Vielleicht hat das ein bisschen Mut gemacht und ein bisschen Anstoß vermittelt. Sehr, sehr nett, dass du angerufen hast. Und alles ja, Gute weiterhin und gute und erfolgreiche Zahnarztbesuche. Oh ja, das will ich hoffen, dass ich das durchziehe. Ne? Ja. Ich habe mir das jetzt gesagt, dass ich das mache, ob ich das natürlich mache, aber ich denke mal schon. Ja, ach ja, da bin ich jetzt auch sicher. Jetzt ja, hast du ja keine Angst mehr. Ja, du mir alles ja, Gute, auch noch Kerstin. Einen schönen Abend. Dankeschön, alles Gute. Ja, wie sieht denn das aus? Kriegt man von dir mal so ein Tässchen, habe ich mal gehört irgendwie? Muss ich da was hinterlegen? Für ein Autogramm? Ein Autogramm kannst du gerne haben, Tässchen glaube ich haben wir keine. Und wegen Autogramm rufen wir dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss, ciao. Alles klar, ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Die Kerstin. Ich gehe immer ganz entspannt zu meinem Zahnarzt und habe da überhaupt keine Angst vor. Und selbst wenn irgendwas zu tun ist, Gott sei Dank ist eigentlich nie was zu tun, macht mir das gar nichts aus. Ich fühle mich da immer sehr aufgehoben und sehr wohl. Hier ist Anja. Anja ist 34. Guten Morgen, Anja. Hallo, Jürgen. Hallo, Anja. Um was geht's? Also es geht um das verheimlichte Kind meines Vaters. Also ich habe noch einen Bruder, also wir sind zusammen aufgewachsen bei meinen Eltern und ich habe vor knapp einem Jahr erfahren, dass ich noch eine Halbschwester habe oder wir noch eine Halbschwester haben. Ja, die ist 9 Jahre jünger als ich. Ja. Also die ist sozusagen zu einem Zeitpunkt entstanden, als es meinen Bruder und mich schon gab. Ja. Wie ist das denn jetzt rausgekommen, dass dieses Mädel existiert? Also es gab schon längere Zeit Gerüchte, es wissen wahrscheinlich mehrere Leute auch davon, die das alle für sich behalten haben, aber es kam immer mal wieder so ein bisschen an die Oberfläche und ich habe irgendwann meine Tante mal ganz direkt darauf angesprochen und die hat mir das dann auch gesagt. Von wem kamen denn Gerüchte? Du musst ja dann ja, irgendwas gehört haben, um die Tante anzusprechen. Ja, also von verschiedenen Leuten, so bei uns im Dorf. Also es ist ja dann oftmals so, dass Leute sowas mitkriegen oder so ein paar Sachen wissen und naja, über 10 Ecken irgendwie. Ja. Weißt du denn, wer das ist? Hast du diese Person, kennst du diese Person? Meine Schwester, ja, die kenne ich. Also ich habe dann daraufhin, wo ich das erfahren habe, sofort mit ihr Kontakt aufgenommen. Mhm. Kannst du sie vorher vom Sehen? Nein. Nein. Mhm. Wir haben uns dann auch gleich getroffen. Also sie hat dann auch ganz spontan gesagt, ja, wir treffen uns mal. Und seitdem haben wir auch regelmäßig Kontakt. Aber immerhin waren die Informationen so so genau, dass du sogar den Namen und auch dann noch die Adresse rausbekommen hast von der Frau. Ja, also es gibt jemanden bei uns im Dorf, die mir das dann gesagt hat, wer das genau ist. Und wusste denn deine Schwester, dass dein Vater ihr Vater ist? Ja, die wusste das. Aha. Und die hat das aber auch jahrelang für sich behalten, weil ihre Mutter ihr das auch immer eingetrichtert hat. Da gibt's eine Familie und eine Ehefrau und wir wollen da nichts kaputt machen. Und das war eigentlich für mich auch so das, was mich sehr beeindruckt hat oder beschäftigt hat oder belastet auch, dass sie so gesagt hat, naja, sie hat eigentlich ihre ganze Kindheit über so das Gefühl gehabt, dieses verheimlichte Kind zu sein, was es eigentlich nie geben durfte. Ja, ja. Stichwort Mutter, Stichwort Ehefrau, lebt deine Mutter noch? Ja, und die weiß das auch bis heute nicht. Die weiß das nicht? Nee. Und ich wie ist denn das möglich? Wie ist das möglich? Überall reden Leute im Dorf und die hat das noch nicht mitbekommen? Ja, glaubst du das wirklich? Also, ich glaube ja, dass sie das irgendwo vielleicht doch ahnt und verdrängt und vielleicht gar nicht wissen will. Das glaube ich allerdings auch. Wie du das gerade geschildert hast, ist das ja irgendwie durch das die Information. Also man weiß das. Und das ginge doch mit dem Teufel zu, wenn deine Mutter in all den vielen Jahren das nicht irgendwie, wo du es auch mitbekommen hast, nicht auch mitbekommen hat. Ich denke, dass auf jeden Fall da Gerüchte auch irgendwo bei ihr gelandet sind. Aber wenn sie gewollt hätte, hätte sie der Sache ja sicherlich auch nachgehen können und hätte das sicherlich auch rausgekriegt. Aber vielleicht wollte sie es auch gar nicht. Hast du denn mittlerweile mit deinem Vater darüber gesprochen? Ja. Und er weiß, dass ihr beiden jetzt Kontakt habt, du und die Halbschwester? Ja, das weiß er. Und ich glaube, er findet das auch ganz gut. Also er hat ja auch mit ihr Kontakt. Ja, hör mal, da müsst ihr aber jetzt eure Mutter einweihen, finde ja, ich. Ja, ich finde das eigentlich auch, aber ich würde halt gern, dass er das macht. Ja, eigentlich muss er das machen. Da stimme ich dir zu. Du musst mit deinem Vater sprechen, dass er jetzt klar Tisch macht. Aber ich weiß eben nicht, welche Gräben man da noch aufreißt und was dann passiert. Also ja, aber wenn das jetzt schon alles so ist, dann ist es doch nur noch eine Frage der Zeit, dass es wirklich völlig offen liegt. Und dann erfährt sie es irgendwie doch nochmal von anderen Leuten, auch dass du, dass doch auch ein Vertrauensbruch, dass die nicht weiß, dass du mit der Frau Kontakt hast. Ja, also es ist eine ganz blöde Situation, in der ich auch bin. Ja, also ich würde an deiner Stelle... Im Grunde hintergehe ich sie ja auch gerade. Ne? Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Es geht. Also als Kind nicht ganz so gut. Mittlerweile jetzt so, wo ich erwachsen bin, ist es ganz okay. Und dein ich bin eigentlich ein Papakind, ja. Also ja. Und du hast noch eine Schwester und noch einen Bruder? Genau, einen Bruder, und der auch das Kind meiner Mutter ist und genau. Der weiß das auch nicht. Ach, der weiß es auch nicht? Nee. Also, ich würde an deiner Stelle jetzt, Anja, du bist Papakind, mit dem Papa reden und sagen... Jetzt pass mal auf, wir müssen jetzt mal wirklich hier die Wahrheit auf den Tisch legen. Die Mama muss das wissen und der Bruder muss es wissen. Damit nicht irgendwelche anderen Leute irgendwas tratschen oder was dahin tragen und deine Mutter vielleicht in eine ganz unangenehme Situation kommt. Außerdem ist es für dich, wie du gerade auch sagst, auch wichtig, dass du dich ehrlich deiner Mutter gegenüber verhältst. Ja, das ist im Grunde ist mir das auch ganz klar, aber ich weiß eben auch nicht so richtig, wie man es angeht. Und mein Vater weiß es auch nicht. Also er hat ganz große Angst davor, was dann passiert. Ich denke mal, die Sache an sich ist ja vielleicht, also dass es da ein Kind gibt und dass es eine Affäre gab, das ist das eine. Aber ich finde es, glaube ich, noch viel, viel schlimmer, dass er das so lange verheimlicht hat. Und da hängen ja auch so viele Sachen dran. Er hat über Jahre auch für das Kind bezahlt und... es wissen eben auch andere Leute, meine Großeltern und so... Das sind dann alles Dinge, die dann mit rauskommen und die man dann irgendwie ja klar machen muss. Und ja, das muss es ist, man. Ja, es sind ja auch nicht nur die Konsequenzen, sage ich mir jetzt mal, für ihn, sondern auch meine Mutter, wie sie das verkraftet. Aber also ihr das dann irgendwie doch noch anzutun. Ne? Nein. Ich glaube, man tut ihr viel mehr an, wenn alle jetzt um sie herum Theater spielen und sie das vielleicht irgendwann rauskriegt. Und ich sag dir, das ist eine Frage der Zeit, da hat die das rausgekriegt. Im Übrigen glaube ich wirklich, wie du es gerade auch gesagt hast, dass deine Mutter das sowieso längst weiß. Ja, das kann schon sein. Und aus irgendwelchen Gründen, aus Scham hat sie geschwiegen. Vielleicht ist es sogar für sie eine Erleichterung, wenn ihr offen darüber sprecht. Aber noch eine Frage zu diesem Fall. Ist dieses Kind mal einmal durch einen Fehltritt in Anführungszeichen entstanden oder hatte dein Vater ein längeres Verhältnis mit dieser Frau, mit der Mutter? Das weiß ich nicht. Da, so genau haben wir uns darüber nicht unterhalten, aber ich glaube so von den Informationen, die ich habe, dass das schon eine Weile ging. Ich finde, dass da muss dein Vater einfach zu seinem Leben stehen. Und da hat er nun mal etwas gemacht, was man so nicht machen darf. Und er hat das über Jahre lang verschwiegen. Dann ist es aber jetzt höchste Eisenbahn, dass er sich dazu bekennt. Ich fände es auch für meine Schwester ganz wichtig, dass sie das mal wirklich dann auch von ihm hört. Du bist mein Kind, ich stehe zu dir. Und das ist ganz klar. Ist kein Fehler. Die Sache ist zwar ein Fehler gewesen, aber trotzdem, ich bin dein Vater und das ist gut so, dass es dich gibt. Ja, also ich würde, wie gesagt, mit deinem Vater nochmal reden, dass er das macht. Und wenn er es definitiv nicht macht, dann würde ich es an deiner Stelle, würde ich es machen. Dann würde ich mit meiner Mutter sprechen. Anna, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber mehr könnte ich ja gar nicht sagen. Das war meine Meinung dazu. Ist eigentlich auch meine Meinung. Und schön, dass du es bestätigt hast. Ich wünsche alles Gute. Tschüss, Anja. Ciao. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.